Zunächst aber an den Golf. Über die Verschleppung des französischen Botschaftspersonals gibt es hier bei uns widersprüchliche Meldungen. Bagdad bestreitet das. Möglicherweise war das alles ja Auftakt zu einer verhängnisvollen Eskalation im Nahen Osten. Die Frage geht jetzt an den Kollegen Ulrich Tilgner in Amman. Was wissen Sie denn? Sind die nur verschleppt worden oder sind die nicht verschleppt worden? Die irakischen Besatzungsbehörden haben den französischen Militärattaché wieder freigelassen, aber über das Schicksal von 3 weiteren Franzosen, die in der Residenz ihres Botschafters Zuflucht gesucht hatten, ist nichts bekannt. Irakische Soldaten waren am Vormittag in das Haus des französischen Botschafters eingedrungen und hatten die 4 Franzosen verschleppt. In Bagdad wurde der Übergriff auf die Residenz am Abend bestritten. Es hieß, die Soldaten hätten strenge Anweisungen, diplomatische Vertretung nicht zu betreten, obwohl das Land die ausländischen Botschaften für aufgelöst erklärt habe. Dennoch ist die Verschleppung der Franzosen eine deutliche Eskalation in der Auseinandersetzung um die Schließung der Botschaften. Herr Zuhaide, es hat mehrere Übergriffe gegeben. Die irakischen Soldaten haben die belgische Botschaft gestürmt. Sie haben dort 2 ausharrende Diplomaten aufgefordert, die Vertretung zu verlassen. Die beiden haben sich an anderen Teil des Gebäudes zurückgezogen. Die Iraker haben das Gebäude dann wieder unverrichteter Dinge verlassen. Es wurde auch die kanadische Vertretung gestürmt, also die Residenz des Botschafters. Die irakischen Truppen haben dort 1 Kanadier und 3 US-Diplomaten festgenommen. 1 Australier und 1 Irländer sollen ebenfalls verschleppt worden sein. Sie sind dann einige Stunden lang in einer Polizeistation untergebracht worden und wurden dann wieder freigelassen. Man kann daran erkennen, dass offensichtlich überhaupt nicht klar ist in Bagdad, was die Soldaten machen. Man versucht, die Leute wieder zu entlassen. Es herrscht ein großes Chaos. Aber richtig ist, diplomatische Vertretungen sind gestürmt worden. Diplomaten sind verschleppt worden. Sie sind wieder freigelassen. Und bis zur Stunde fehlen 3 Franzosen. Wie werten Sie das denn? Sie haben gerade von einem Durcheinander gesprochen. Das könnte ja sein, dass in Bagdad eben nicht genau, dass man da nicht genau weiß, was in Kuwait letzten Endes passiert. Oder sind es nicht doch auch möglicherweise gezielte Provokationen, um sozusagen zu testen, na, wo ist denn die Reizschwelle? Ich glaube, es handelt sich um beides. Wenn eine Botschaft gestürmt wird, wie es im Falle der Belgier passiert ist, es sind ja auch Soldaten dort eindeutig gewesen, sie haben sich dann zurückgezogen, dann ist der Fall eindeutig. Wenn Residenzen von Botschaftern betreten werden, kann das natürlich im Zusammenhang mit den Haus-zu-Haus-Durchsuchungen, die jetzt in Kuwait City erfolgen, passiert sein. Es sind ja in den vergangenen Tagen 80 Amerikaner verschleppt worden. Die irakischen Soldaten suchen den kuwaitischen Widerstand und sie suchen auch Bürger westlicher Staaten. Es kann eben sein, dass sie nicht wissen, dass das ein Haus ist, in dem Diplomaten wohnen, das sie eigentlich nicht betreten würden. Aber es sind auch Botschaften beschädigt worden und die Soldaten sind auch in Botschaften eingedrungen worden. Das ist natürlich ein eindeutiger Fall und davon müssen die Offiziere und eben auch die Soldaten etwas gewusst haben. Also das ist eindeutig ein Test, wie weit Irak gehen kann. Lassen Sie uns jetzt mal das Land wechseln. In Syrien, bei einem Nachbarn Iraks, hat es ja heute ganz interessanten Besuch gegeben. US-Außenminister Baker war da. Wie weit sind denn die unterschiedlichen Auffassungen, die zwischen diesen beiden Ländern hin und immer geherrscht haben? Inwieweit hat man das relativieren können angesichts des neuen gemeinsamen Feindes? Es hat nach wie vor Differenzen in der Frage des Terrorismus gegeben. Der amerikanische Außenminister James Baker hat gesagt, man sei sich nicht einig geworden. Diese Frage solle weiter diskutiert werden. Aber Hauptziel des Treffens in Damaskus war es, die Zusammenarbeit der beiden Länder bei der Auseinandersetzung mit dem Irak zu verbessern. Syrien hatte ja vorgestern angekündigt, weitere 10.000 Soldaten und 300 Panzer nach Saudi-Arabien zu entsenden. Interessant ist ja, dass Saudi-Arabien und die anderen Ölstaaten diese Stationierung der syrischen Truppen bezahlen werden. So wird der syrische Präsident Assad bei seinem 4,5-stündigen Treffen mit dem US-Außenminister für die Zusammenarbeit gegen den Irak vor allem einen politischen Preis gefordert haben. In erster Linie dürfte er eine Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen anstreben. Er dürfte sicherlich auch von den USA gefordert haben, Israel zu drängen, die besetzten Golanhöhen an Syrien zurückzugeben. Präsident Assad versucht, eine Art neutrale Politik zu machen. Auf der einen Seite will er den Rückzug der irakischen Truppen aus Kuwait erzwingen. Auf der anderen Seite möchte er aber auch, dass die US-Truppen sich nach Ende der Kuwait-Krise aus der Golfregion zurückziehen. US-Außenminister Baker hat vor seinem Abflug dann am Nachmittag erklärt, dass die USA bereit seien, nach Ende der Krise ihre Truppen aus Saudi-Arabien zurückzuziehen. Aber Baker hat noch einmal betont, die USA treten dafür auf, dass in der Region langfristig ein Sicherheitssystem gebildet wird, an dem dann auch Israel beteiligt werden soll. Und damit hat er den syrischen Forderungen nach Truppenrückzug in gewisser Weise entsprochen. Aber die Syrer sind natürlich nicht davon angetan, dass die Israelis in einem künftigen Sicherheitssystem eine Rolle spielen sollen. Dankeschön, Herr Tilgner, für diesen Bericht heute Abend. Die Übergriffe der Iraker, wir können sie wohl inzwischen dann als bestätigt ansehen, sind natürlich heftig verurteilt worden. US-Präsident Bush hat von einer ernsthaften Provokation gesprochen und angekündigt, dass er jeden Schritt der betroffenen Länder unterstütze, wenn sie sich gegen dieses Unrecht zur Wehr setzen. Und davon in erster Linie betroffen sind ja wohl die Franzosen. Deshalb jetzt die Frage nach Paris in unseren Korrespondenten Wolfgang Kotzian. Gibt's denn da schon Reaktionen? Ja, guten Abend, Herr Zuheide. Der Franzose weiß zu dieser Stunde aus dem Radio und aus dem Fernsehen natürlich vor allem, dass sein Staatspräsident auf einer Pressekonferenz in der Tschechoslowakei gesagt hat, La France répondra, Frankreich wird darauf antworten. Er weiß, dass morgen eine Sondersitzung des Ministerrates stattfindet und um 10.30 Uhr wird die Pressekonferenz live vom Fernsehen übertragen. Die beiden Fragen, die sich ihm stellen, sind, worauf will Frankreich antworten und womit will Frankreich antworten? Worauf erkennt das Dementi der Iraker, die die Verschleppung geleugnet haben. Und er weiß natürlich auch, dass seit Wochen 400 Franzosen ja bereits verschleppt sind, 100 in Kuwait und 300 im Irak, was natürlich nicht ausschließt, dass die vier von heute den Tropfen bilden, der das Fass zum Überlaufen bringt. Die zweite Frage, womit? Klar ist, dass die Franzosen militärisch nicht in der Lage sind, als Speerspitze der internationalen Truppen dort oder im Alleingang, eine militärische Aktion zu unternehmen. Hinzu kommt, dass die Koordination mit Amerikanern und Briten aus französischer Sicht durchaus unbefriedigend verlaufen ist. Ein Schiff wurde sogar zurückgeschickt, das war eine Demonstration. Und international rechtlich, völkerrechtlich sind die Soldaten dort im Grunde wie UNO-Soldaten zu betrachten. Das heißt, ohne eine Sondersitzung des Weltsicherheitsrates kann man sich an sich kaum vorstellen, dass außer im Fall akuter Notwehr dort eine militärische Aktion gestartet wird. Nur ist dies alles anderes als viel Lärm um nichts, denn es trifft genau hier in Frankreich auf eine sogenannte Casus Belli-Diskussion, also auf eine Diskussion, was löst letztlich den Krieg aus. Und das erinnert also ganz schrecklich an 1914, an die Tage von Sarajevo, an diese fatale Eigendynamik der Planspiele mit Krieg. Und Valéry Giscard d'Estaing, der mit darauf vorgeworfen hat, man kann von der Logik des Krieges ausgehen, man darf es aber nie laut sagen, weil man sich selbst bindet, bekommt dadurch im Nachhinein eigentlich recht. Roland Leroy, der Direktor der Humanité, der kommunistischen Parteizeitung, hat heute sehr erregt als einer der ersten im Fernsehen gesagt, wir stehen am Rande des Krieges, und er hat wahrscheinlich selten so viele Franzosen auf seiner Seite gehabt. Und genau diese Leute werden aber auch jetzt sehr dankbar ihrem Verteidigungsminister Jean-Pierre Chevènement sein, der vor drei Tagen bereits gesagt hat, oder vorgestern gesagt hat, die Franzosen erwarten, dass ihr Verteidigungsminister nicht den Rambo spielt. Für François Mitterrand steht natürlich die Schwierigkeit vor Augen, dass er in Prag ja sich festgelegt hat, etwas wie das Münchner Abkommen, eine Appeasement-Politik, das Ertragen eines Diktators, der zur Zerstörung eines Landes führt, kann von Frankreich nicht mehr ertragen werden. Dankeschön, Herr Kotzian, für diese erste Reaktion aus Paris. Wir werden sicher nähere Einzelheiten in den nächsten Tagen erfahren. Mit dem neuen Konflikt in Nahost hat auch die Annäherung zwischen Israel und Moskau zu tun. Denn nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen vor 23 Jahren kam es heute zum ersten offiziellen Treffen zwischen Regierungsvertretern. Nach Moskau sind zwei israelische Minister gereist und es wird davon gesprochen, dass sie möglicherweise auch von Michail Gorbatschow empfangen werden. Welche Erwartungen hegen nun die Israelis an diesem Besuch? Und die Frage geht nach Israel, unserem Korrespondenten Peter Philipp. Zunächst einmal aktuell die beiden Minister, es handelt sich um Finanzminister Modai und Forschungsminister Yuval Nehemann. Die beiden Minister haben sich bereits mit Gorbatschow getroffen, und zwar 3 Stunden lang, bevor der jüdische Feiertag, bevor der Schabbat begann, trafen sie zum ersten Mal seit 67, sie sagten es schon, mit der sowjetischen Führung zusammen. Und die israelische Bevölkerung weiß noch nicht so recht, was man mit diesem Besuch anfangen soll. Sie wurden überrascht, die Israelis, heute früh von der Nachricht, dass die beiden Minister plötzlich in die Sowjetunion gereist waren. Solche Ministerbesuche in Moskau sind schon nichts Neues mehr. Da waren in den letzten Wochen der Religionsminister, dann war der Wohnungsbauminister dort, der Landwirtschaftsminister war schon dort und verschiedene andere. Aber noch nie war ein Treffen mit Gorbatschow angekündigt und war dann auch so schnell abgehalten worden. Es heißt inoffiziell in Jerusalem, dass die beiden Minister eigentlich privat eingeladen worden seien und dass dann das Treffen mit Gorbatschow nachträglich von den Sowjets arrangiert worden ist. Dass sie ein Interesse daran haben, nach Moskau zu gehen, das ist klar. Der Finanzminister hat eben gerade ein neues Finanzprogramm mit harten Einschränkungen und Steuererhöhungen und neuen Steuern verkündet, um die Neueinwanderer aus der Sowjetunion hier ansiedeln zu können. Und er versucht nun weltweit und eben offensichtlich auch in der Sowjetunion neue Exportmärkte aufzutun und finanzielle Zusammenarbeit und wirtschaftliche Zusammenarbeit in die Wege zu leiten. Das war sicher sein erstes Motiv, nach Moskau zu reisen. Der Forschungsminister will mit der Akademie der Wissenschaften morgen in Moskau über gemeinsame Atomforschung diskutieren. Yuval Nehemann ist einer der wichtigsten Atomwissenschaftler in Israel. Er ist gleichzeitig, und das ist vielleicht etwas pikant, er ist gleichzeitig Mitglied einer rechtsextremen Partei, Mitglied der Regierung zwar, aber ein brennender Verfechter von Groß-Israel. Dankeschön, Peter Philipp, mit dieser Einschätzung über den Besuch der beiden Minister, der israelischen Minister in Moskau. Und jetzt in die DDR. Wer erwartet haben sollte, dass die DDR ihre letzten Tage in aller Ruhe verbringt oder dass vielleicht etwas von der würdevollen Stimmung bei der Vereinigung aufkommen sollte, die so viele beschworen haben, sie fühlt sich getäuscht. Aber das liegt nicht zuletzt daran, dass diejenigen, die die würdevolle Stimmung beschwören, sich selbst überhaupt nicht entsprechend verhalten. Also gibt es Beschuldigungen, Minister, die an ihren Sitzen kleben und eine Vergangenheit, die die Handelnden in der Gegenwart immer wieder einholt. Stasi und kein Ende. So könnte man den nächsten Beitrag von Walter Godenschwäger aus Berlin überschreiben. Der Tag hatte so gut angefangen für den umstrittenen Innenminister. In einer nächtlichen Sitzung der Volkskammer war ein Misstrauensantrag, den alle Fraktionen mit Ausnahme der PDS eingebracht hatten, gescheitert. Minister Distel sollte, so der Antrag, wegen nachgewiesener Unfähigkeit bei der Auflösung des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes der DDR abgelöst werden. 107 Abgeordnete stimmten für die Ablösung, aber 184 dagegen. Der Dank des Ministers galt dann wohl auch den Abgeordneten der PDS, die offensichtlich kein allzu großes Interesse daran haben, dass die ehemalige Stasi auch wirklich zerschlagen wird. Für alle Abgeordnete, die sich für meine Person und für meine Politik entschieden haben, bedanke ich mich ganz herzlich. Ich habe das Gefühl der Solidarität in diesem Haus empfunden. Das ist eine sehr für mich bewegende Minute. Vielen Dank. Doch der Frieden um Peter Michael Distel währte nicht lange. Heute Nachmittag um 17.25 Uhr kam die Eilmeldung über die Fernschreiber. De Maizière entbindet Distel von der Stasi-Auflösung. Die einstige Spitzelorganisation soll nun der Staatssekretär im Innenministerium Eberhard Stief endgültig zerschlagen. Er gehört der FDP an. Die DSU, vor kurzem noch Distels Partei, sah in de Maizières Entscheidung eine längst notwendige Entlastungsaktion. Und die SPD bezeichnete den Schritt als überfällig, aber nicht ausreichend. Dieser Minister ist für uns nicht mehr tragbar, sagte SPD-Chef Thierse wörtlich. Der Minister sieht das allerdings ganz anders. In einem Interview mit dem DDR-Fernsehen versuchte Distel, das Gesicht zu wahren. Ich habe mich schon gefreut, als ich diese Meldung eben gerade vernommen habe, aber es entspricht natürlich nicht dem, was ich mit dem Ministerpräsidenten abgesprochen habe. Sondern? Wir haben beide die veränderte Unterstellung dieses Komitees in meinem Ministerium beraten und festgelegt. Das heißt, ich habe das mir bisher direkt unterstellte Komitee einem meiner Staatssekretäre zugeordnet. Und aus dieser Sicht habe ich als Innenminister selbstverständlich auch weiter die Globalverantwortung dafür. Glaube aber, dass mit Herrn Dr. Stief, der eine sehr gute Arbeit als Staatssekretär in meinem Bereich erledigt hat, doch eine vielleicht für die letzten drei Wochen sehr wirkungsvolle weitere Inspirierung dieser Bewältigungsarbeit erfolgen kann. Distel soll nicht nur Innenminister bleiben, ein Job, der sowieso in weniger als drei Wochen beendet sein wird, sondern er bleibt auch Spitzenkandidat der CDU im Land Brandenburg. Das erklärte Regierungschef de Maizière in einem Interview mit der Märkischen Oder-Zeitung. Das Thema Stasi werde für Wahlkampfzwecke stark emotionalisiert, sagt er weiter. Welche Dimension das Problem Stasi hat, wurde in diesen Tagen einmal mehr deutlich. Nach Angaben des ehemaligen Regierungsbeauftragten für die Auflösung des Staatssicherheitsdienstes Werner Fischer sind vier Minister im Kabinett de Maizière inoffizielle Mitarbeiter der Stasi gewesen. Namentlich hatte Fischer den Umweltminister Karl-Werner Steinberg, CDU, genannt. Dieser hat heute die Vorwürfe als ungeheuerlich zurückgewiesen. Und ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten ergab, dass Steinberg im Amt bleibt. Doch der ehemalige Stasi-Auflöser Fischer meinte, er würde so etwas niemals behaupten, wenn er sich nicht 200-prozentig sicher sei. Minister Distel nahm seinen Kollegen Steinberg in Schutz und kündigte strafrechtliche Konsequenzen gegen Fischer an. Und allein von den 144 Volkskammerabgeordneten, die am 3. Oktober in den Bundestag einziehen wollen, sollen 68 auf eine mögliche Stasi-Vergangenheit hin überprüft werden. Der Vorsitzende des Sonderausschusses der Volkskammer, Peter Hildebrandt, gab heute bekannt, bei der Hälfte dieser Abgeordneten sei die Überprüfung bereits abgeschlossen. In einigen Fällen habe man den sofortigen Rücktritt nahelegen müssen. Allein der heutige Tag zeigt überdeutlich, wie sehr das Thema Stasi die gesellschaftliche Atmosphäre in der DDR vergiftet und auch über das Ende der DDR am 3. Oktober hinaus die Atmosphäre im dann einigen Deutschland vergiften kann. Um eine konsequente Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit durchzusetzen, sind seit heute auch vier junge Leute in Leipzig in den Hungerstreik getreten. Auf einem Transparent fordern sie Vergangenheitsbewältigung, hier und jetzt. Lex-Innenminister Distel und Stasi setzt sich die Allgemeine Zeitung aus Mainz auseinander und kommentiert. Bis in ihre letzten Lebenstage wird die DDR vom real existierenden Gespenst der Stasi gegeißelt. In Ministerien sollen frühere Offiziere des offiziell aufgelösten Staatssicherheitsdienstes beschäftigt sein. Abgeordnete werden der Komplizenschaft mit der Geheimpolizei des SED-Staates beschuldigt. Und selbst Minister wie Peter Michael Distel, Innen, und Karl-Hermann Steinberg, Umwelt, sind in die Strudel offener Verdächtigungen geraten. Ministerpräsident de Maizière entzog seinem Parteifreund Distel sogar die Zuständigkeit für die Stasi-Auflösung. Eine demonstrative Maßregelung, die Fehlverhalten vor und nach der Wende vermuten lässt. Die Jugendorganisationen der Unionsparteien in der Bundesrepublik und in der DDR haben sich am Abend zu einem einheitlichen Verband zusammengeschlossen. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Leipzig wurde eine entsprechende Satzungsänderung von den etwa 300 Delegierten per Akklamation angenommen. Der Verband hat in der Bundesrepublik etwa 210.000 Mitglieder, in der DDR sollen es ungefähr 15.000 sein. Neue Akten über die Lieferung von U-Boot-Plänen an Südafrika bestätigen nach Ansicht der Bonner Oppositionsparteien die Vermutung, dass Bundeskanzler Kohl in die Affäre verstrickt ist. Der SPD-Obmann im zuständigen Untersuchungsausschuss Gansel erklärte heute in Bonn, der Verdacht habe sich erhärtet, dass Kohl bereits 1984 und nicht erst im Sommer 1985 von den Lieferungen gewusst und diese gebilligt habe. In diesem Sinne äußerten sich auch die Grünen. Die Bundesregierung hat inzwischen diese Vorwürfe zurückgewiesen. Regierungssprecher Vogel forderte die Sozialdemokraten auf, Gansel wegen schlimmer Polemik aus dem Ausschuss zurückzuziehen. Aus der Sowjetunion wird eine neue Beinahe-Katastrophe in einer Atomanlage gemeldet. Nach dem Unglück in Ust-Kamenogorsk im Ural vor Mittwoch wurde heute bekannt, dass auch die fernöstliche Hafenstadt Wladiwostok Ende August nur knapp einer nuklearen Katastrophe entgangen ist. Die Moskauer Nachrichtenagentur Interfax berichtete unter Berufung auf einen sowjetischen Abgeordneten und KGB-Offizier, dabei sei es in einem Munitionsdepot der sowjetischen Pazifikflotte zu mehreren Detonationen gekommen. Sie hätten die gesamte Region, so wörtlich, an den Rand des atomaren Holocaust gebracht. In Ust-Kamenogorsk, wo am Mittwoch nach einer Explosion in einer Fabrik für Nuklearbrennstoffe eine giftige Gaswolke ausgetreten war, soll sich die Lage nach Angaben der örtlichen Behörden wieder normalisiert haben. Laut der Moskauer Nachrichtenagentur TASS wurde erhöhte Radioaktivität in der Gegend nicht festgestellt. Südwestfunk-Nachrichten. Bonn. Die Bundesrepublik wird den amerikanischen Truppenaufmarsch am Golf finanziell stärker unterstützen. Diese Zusage machte Bundesaußenminister Genscher seinem US-Kollegen Baker bei einem Gespräch in Bonn. Baker sagte, Genscher habe so wörtlich sehr bedeutende und substanzielle Zahlen genannt. Über die genaue Höhe des Finanzbetrages ist nichts bekannt. Baker äußerte sich sehr zufrieden über die deutschen Hilfszusagen. Der amerikanische Außenminister will anschließend mit Bundeskanzler Kohl in dessen Haus in Oggersheim sprechen. Paris. Ihre Unterstützung der USA haben auch andere westliche Partner zugesagt. Frankreich verstärkt seine Golftruppen mit zusätzlich 4.000 Soldaten sowie mit Kampfhubschraubern, Panzern und Kampfflugzeugen. Zuvor hatten bereits Italien, Großbritannien und Kanada beschlossen, ihre militärische Präsenz am Golf auszubauen. Teheran. Der Iran und Irak wollen ihre Beziehungen offenbar weiter vertiefen. Nach Presseberichten aus Teheran wird eine iranische Delegation in den kommenden Tagen nach Bagdad fliegen. Dabei soll zwischen beiden Ländern über einen umfassenden Frieden nach dem 8-jährigen Krieg gesprochen werden. Außerdem soll der Besuch des iranischen Außenministers Velayati in Bagdad vorbereitet werden. Ost-Berlin. In der DDR wurden heute die Namen von weiteren prominenten Politikern bekannt, gegen die der Verdacht der früheren Stasi-Tätigkeit besteht. Es sind neben Umweltminister Steinberg, CDU, Verteidigungsminister Eppelmann vom Demokratischen Aufbruch, Wohnungsbauminister Viehweger, FDP und der frühere Wirtschaftsminister Pohl, CDU. Der frühere Regierungsbeauftragte für die Auflösung des Staatssicherheitsdienstes Fischer bestätigte einen Bericht der Berliner Zeitung, in dem diese Namen genannt worden waren. Verteidigungsminister Eppelmann wies die Vorwürfe entschieden zurück, sie seien erstunken und erlogen. In Ost-Berlin wurde der Eindruck korrigiert, dass Innenminister Distel die Aufgabe der Stasi-Auflösung völlig entzogen sei. Ministerpräsident de Maizière stellte klar, dass Distel weiter die Verantwortung dafür trage. De Maizière wandte sich erneut dagegen, dass DDR-Bürger die Stasi-Akten einsehen dürften. Er befürchtet nach eigenen Worten Mord und Totschlag bei der Freigabe der Akten. In der Ostberliner Stasi-Zentrale geht der Hungerstreik der Besetzer weiter. Sie fordern unter anderem das Recht der Akteneinsicht für jeden Bürger. Berlin. Nach 29 Jahren der Trennung haben sich die Berliner Sozialdemokraten wieder vereinigt. Sie schlossen sich zu einem Landesverband zusammen. Dagegen stimmten auf einem Parteitag nur 2 Delegierte. Zum Vorsitzenden des Gesamtberliner SPD-Verbandes wurde Berlins regierender Bürgermeister Momper gewählt. SPD-Chef Vogel sprach sich auf dem Parteitag dafür aus, dass Berlin Sitz der deutschen Regierung und des Bundestages wird. DDR-Sicherheitsbehörden haben wegen der angeblichen Lagerung von Waffen und Sprengstoff auf dem Gelände der irakischen Botschaft in Ost-Berlin Ermittlungen aufgenommen. Nach einem Bericht der DDR-Jugendzeitung Junge Welt befinden sich auf dem Gelände der Mission in der Nähe des Pankower Bürgerparks größere Mengen Waffen und Munition. Man nehme die Vorwürfe sehr ernst, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Ost-Berlin. Der Botschafter des Irak wies den Bericht als falsch zurück. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat heute in den frühen Morgenstunden einstimmig eine Entschließung angenommen, die den jüngsten Übergriff des Irak auf ausländische Botschaften und ihr Personal im besetzten Kuwait scharf verurteilt. Sollte sich Bagdad dem Druck der Völkergemeinschaft weiter widersetzen, womit allgemein gerechnet wird, dürfte der Rat erneut zusammentreten und die Schraube noch stärker anziehen. Erwogen wird nach Angaben westlicher Diplomaten die Verschärfung des am 6. August gegen den Irak verhängten Handelsembargos. Man denke in erster Linie an eine Sperrung des Luftverkehrs. Wie der amerikanische Botschafter Pickering nach der Sitzung sagte, werden die Konsultationen des Rates wahrscheinlich heute noch hinter verschlossener Tür fortgesetzt. Es war die 7. Resolution gegen den Irak, seit Saddam Hussein am 2. August in Kuwait einmarschiert war. Und diesmal haben alle 15 Ratsmitglieder mitgestimmt, einschließlich Kuba und Jemen. Die Sitzung war von Frankreich beantragt worden, nachdem irakische Truppen am Freitag in die Residenz des französischen Botschafters in Kuwait eingedrungen waren und den Militärattaché sowie 3 französische Bürger abgeführt hatten. Die irakischen Soldaten waren auch in die diplomatischen Vertretungen Belgiens, der Niederlande und Kanadas eingedrungen und hatten mehrere Personen vorübergehend festgenommen. Der irakische UNO-Vertreter Kathrat stritt die Besetzung der Botschafterresidenz heute vor dem Sicherheitsrat ab und sagte, die französische Regierung habe lediglich einen Vorwand gesucht, um die Situation zu verschärfen und ihre kolonialistische und expansionistische Politik fortzusetzen. Die Beratungen, die heute wahrscheinlich weitergehen, werden sich auf das Kapitel 7 der UNO-Charta konzentrieren. Dieser Abschnitt regelt Zwangsmaßnahmen, wie beispielsweise die Unterbrechung der wirtschaftlichen Beziehungen, die der Sicherheitsrat ergreifen kann. Reicht das nicht aus, kann der Rat auch militärische Operationen durchführen, die zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Weltfriedens nötig sind. Schließlich erinnerte der Sicherheitsrat die Staatengemeinschaft daran, dass die gegen den Irak verhängten Sanktionen strikt zu beachten seien. Eine Warnung an diejenigen Länder, die das Handelsembargo unterlaufen wollen. Nicht nur die Entsendung zusätzlicher Truppen, übrigens auch aus Syrien nach Saudi-Arabien, sondern ebenso wichtig finanzielle Hilfezusagen in der Größenordnung von 16 Milliarden Dollar darf US-Außenminister Baker als Ergebnis seiner in 9 arabischen und europäischen Ländern absolvierten Rundreise verbuchen. Gewichtig darunter die Zusagen der Bundesrepublik, die gestern in Treffen mit Hans-Dietrich Genscher und Helmut Kohl in Bonn und Oggersheim gegeben wurden. Dazu Doris Schäfer-Noske. Gegen 7 Uhr abends war es soweit. Bundeskanzler Kohl kam mit seinem Gast US-Außenminister Baker aus seinem Privatbungalow im pfälzischen Oggersheim, um Journalisten zu sagen, worüber seit Donnerstag spekuliert worden war, wie hoch und welcher Art die zugesagte stärkere Beteiligung der Bundesrepublik an den Lasten und Kosten der Golfkrise sein werde. Gleich zu Beginn stellte der Bundeskanzler dieses klar. Ich bedauere sehr, dass die Verfassungslage uns in der Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig daran hindert, eine Verantwortung wahrzunehmen, die ich als wichtig zum Wahrnehmen halte. Und ich hoffe sehr, dass es gelingt, nach den Bundestagswahlen schon sehr bald im neuen Jahr, zu Beginn 1991, ein Agreement in den gesetzgebenden Körperschaften Bundestag und Bundesrat zu finden, um die Verfassung so zu ändern, dass wir im Rahmen auch dessen, was jetzt die Vereinten Nationen vorgeschlagen haben, handlungsfähig sind, und zwar voll handlungsfähig sind. Für die moralische Statur unseres Landes, auch und gerade des wiedervereinigten Deutschlands, halte ich es für inakzeptabel, dass wir beim Export Weltmeister sind und jetzt in der spezifischen Verantwortung nicht zur Verfügung stehen. Im Rahmen dessen, was laut Grundgesetz möglich sei, leiste die Bundesrepublik den USA und von der Krise besonders betroffenen Ländern volle Unterstützung, jetzt neu in einem Umfang von 3,3 Milliarden Mark. Die USA erhalten so Kohl Material- und Finanzzuschüsse im Wert von insgesamt 1,6 Milliarden Mark. Besonders wichtig seien den Amerikanern 60 Spürpanzer, die als Warnfahrzeuge vor einem möglichen Chemiewaffeneinsatz des Iraks gebraucht werden können. Außerdem ein Zuschuss von 400 Millionen Mark für den Luft- und den Seetransport. Die von der Golfkrise besonders betroffenen Länder Ägypten, Jordanien und die Türkei bekommen insgesamt etwa 1,3 Milliarden Mark. Zur Türkei sagte der Bundeskanzler noch: Wir helfen der Türkei, die ja, wie Sie wissen, NATO-Partner ist, und deswegen sind wir hier in einer anderen Verfassungslage, mit einer Rüstungssonderhilfe in einer beachtlichen Höhe. Diese Summe kann ich noch nicht nennen, weil ich hier noch in Verhandlungen bin mit der türkischen Regierung, insbesondere mit Präsident Özal. Der US-Außenminister äußerte sich zufrieden mit dem deutschen Beitrag. I don't suppose I'm giving any secrets away to. Ich glaube, dass ich keine Geheimnisse verrate, wenn ich ganz offen sage, dass die genannten Summen das bei weitem übersteigen, was wir uns vorher ausgerechnet haben und was vorher in Gesprächen an Zahlen erwähnt worden ist. Kritik kam heute übrigens nur von den Grünen im Bundestag. Sie bewerteten die Zusage der Bundesregierung, den USA Zahlungen und Material zu gewähren, als fatal. Diese Zuwendungen seien eine direkte Unterstützung der militärischen Intervention. Zunächst also bleibt Bonn nur mit Geld und Material in die multinationalen Operationen gegen den Irak eingebunden. Doch wie lange wird man sich einer direkten Beteiligung auch mit Truppen noch entziehen können? Dem Kanzler ist sehr wichtig, dass unmittelbar nach gesamtdeutschen Wahlen das Grundgesetz überprüft wird, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Er hat dies heute noch einmal betont, diesmal in Markkleeberg bei Leipzig. Der Anlass: das Vereinigungstreffen der Jugendorganisationen der Unionsparteien in West und Ost. Die linke Liste, PDS, eine Verbindung von Personen, die Mitglieder der PDS und linker Gruppen aus dem Bundesgebiet sind, hat ein gemeinsames, freilich noch unvollständiges Wahlprogramm verabschiedet und damit die Voraussetzung für die Kandidatur des neuen Linksbündnisses zur gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember geschaffen. Ungeschicklichkeit oder politischer Erpressungsversuch? Die Bewertungen jenes Briefes der Volkskammerpräsidentin schwanken, indem eine Verknüpfung wohl nicht ganz unberechtigter Diätenforderungen der Ostberliner Abgeordneten mit Abstimmungsverhalten zum Einigungsvertrag herausgelesen werden konnte. Unterdessen hat Frau Bergmann-Pohl versucht, den allseitigen Unmut zu mildern, aber offenbar ohne großen Erfolg, sodass schon befürchtet wird, dass ihre Chance gefährdet sein könnte, nach dem Beitritt zur Ministerin am Bonner Kabinettstisch berufen zu werden. Doch hören Sie dazu Klaus Riedel. Ist es mehr als ein Luftzug im Wasserglas? DDR-Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl jedenfalls fühlte sich missverstanden und ist über die Reaktionen auf ihren Brief an DDR-Staatssekretär Krause und Bundesinnenminister Schäuble, Zitat, völlig von den Socken. Sie habe lediglich darum gebeten zu überlegen, ob nicht der Status der Abgeordneten in der Volkskammer bis zum 2. Dezember bestehen bleiben könne. Sie räumte allerdings inzwischen auch ein, dass ihre Worte Anlass zu Missdeutungen gegeben haben könnten. Die Zustimmung der Volkskammer zum Einigungsvertrag sei wegen fehlender Übergangsbestimmungen bezüglich der Abgeordnetendiäten nicht gefährdet. Es habe kein Abgeordneter gesagt, so Frau Bergmann-Pohl, dass er wegen fehlender Übergangsregelungen nicht für den Einigungsvertrag stimmen werde. Frau Bergmann-Pohl hatte vorgeschlagen oder verlangt, die 256 Volkskammerabgeordneten, die nicht mit der Vereinigung am 3. Oktober in den Bundestag einziehen, bis zum Wahltag am 2. Dezember weiter als Abgeordnete zu alimentieren. Die Reaktionen in Bonn waren heftig. Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth erklärte zwar, dass nach einer Übergangsregelung für Volkskammerabgeordnete gesucht werde, die in vielen Fällen mit dem Einzug ins DDR-Parlament ihre frühere Existenz aufgegeben hätten. Die Frage solle in einem Zusatz zum Einigungsvertrag geregelt werden. Aber der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wilfried Penner sprach von politischer Erpressung und der innenpolitische Sprecher der FDP, Burkhard Hirsch, warnte, wenn Bonn die Geldwünsche der DDR-Abgeordneten erfüllt, bekäme die Abstimmung über den Einigungsvertrag den Makel, gekauft zu sein. Das Schreiben von Volkskammerpräsidentin Bergmann-Pohl werde als Negativbeispiel in die deutsche Parlamentsgeschichte eingehen. Der DDR-SPD-Chef Wolfgang Thierse nannte es befremdlich, eine Verbindung zwischen der finanziellen Absicherung der Abgeordneten und der Zustimmung zum Einigungsvertrag herzustellen. Thierse bleibt damit möglicherweise hinter den Empfindungen der DDR-Bürger noch weit zurück. Sie dürften wenig Verständnis für das Ansinnen von Frau Bergmann-Pohl aufbringen. Viele Menschen zwischen Elbe und Oder sind ohnehin sehr erbost darüber, dass die Abgeordneten der Volkskammer, denen sie keine große Kompetenz für die Erfüllung ihrer Aufgaben zutrauen, sich selbst Bezüge von fast 6.000 Mark im Monat zugebilligt haben. Eine Fortzahlung dieser Bezüge bis zum 2. Dezember würde die Milliardenaufwendungen für die Einheit Deutschlands um weitere gut 3 Millionen D-Mark verteuern, die DDR-Bewohner sicher lieber woanders und gewinnbringender angelegt sehen wollten als in den Taschen der Abgeordneten. Bundeskanzler Helmut Kohl hat am Rande des Deutschlandtages der Jungen Union in Leipzig erklärt, die Frage der Entschädigung der 256 nach dem 3. Oktober nicht weiter beschäftigten Volkskammerabgeordneten müsste die Volkskammer selbst vernünftig regeln. Eine solche Regelung müsste die wohlverstandenen Interessen der Volkskammermitglieder berücksichtigen und den Normalbürgern akzeptabel erscheinen. Schließen die Kolumne. Unser Autor ist heute Klaus Bölling. Zu den berühmten Bilddokumenten unseres Jahrhunderts, Sie werden sich vielleicht erinnern, zählt jenes Foto aus den letzten Apriltagen 1945, das eine Gruppe von Soldaten der Roten Armee auf dem Brandenburger Tor zeigt, wie sie die Flagge mit Hammer und Sichel als Zeichen des endgültigen Sieges über den Aggressor hissen. Ringsum die noch rauchenden Trümmer der verwüsteten Reichshauptstadt. 45 Jahre danach, in der vergangenen Woche, lieferte uns das Fernsehen einen erschreckenden Kontrast zu jenem Zeitdokument. Soldaten der Sowjetarmee suchen auf Müllhalden vor den Toren Berlins nach Gegenständen, die vielleicht noch verwendbar sind, weil ihnen bei einem Hungersold das Geld fehlt, in den Geschäften zu kaufen, was sie für den eigenen Bedarf oder für ihre Familien in der Heimat benötigen. Die Enkel der Eroberer von Berlin sind in diese demütigende Situation nicht durch Gorbatschow geraten, sondern durch jene ihrer hohen Vorgesetzten, die sich lange Zeit gegen dessen Politik gewehrt und die den jungen Männern eine Disziplin abverlangt haben, die auf deren Individualität keinerlei Rücksicht genommen hat. In ihren zerfallenden Kasernen erleben sie jetzt einen gewaltigen Umbruch um sich herum. Die Disziplin bröckelt und es darf nicht erstaunen, dass einige von ihnen als Täter bei Einbrüchen in Gaststätten und Geschäften ertappt worden sind. Zur gleichen Zeit mehren sich in der DDR Manifestationen von Gewalt gegen Angehörige der Sowjetarmee und immer häufiger ist auf den Kasernenmauern die Parole zu lesen: Russen raus. Mit Geld allein ist dem Problem allerdings nicht beizukommen. Außenminister Genscher hat richtig erkannt, dass es sich hier um eine Herausforderung der politischen Führung handelt, freilich nicht bloß der politischen Führung in Bonn. Auch die ordensgeschmückten Marschälle in Moskau werden sich endlich Gedanken über die beinahe mittelalterliche innere Führung machen müssen. Es ist mehr eine symbolische Geste, dass sich Genscher und Schewardnadze verabredet haben, demnächst einen Besuch bei sowjetischen Soldaten zu machen, weil, wie der Bonner Außenminister gesagt hat, die jungen Sowjetsoldaten viel menschliche Zuwendung brauchen. Die ungewöhnliche Unternehmung der beiden Politiker ist jedenfalls ein wichtiges Signal an solche DDR-Deutschen, die wohl der Meinung sind, sie könnten jetzt gefahrlos ihr Mütchen an der ungeliebten Besatzungswacht kühlen. Spannungen zwischen Sowjetsoldaten, ihren Angehörigen und den DDR-Deutschen sind, was viele jetzt zu verdrängen scheinen, durch das Ulbricht-Honecker-Regime verschuldet worden, das mit dem alten Regime in Moskau eine Isolationswand zwischen Deutschen und Russen hochgezogen hatte. Die sowjetischen Truppen werden noch einige wenige Jahre auf dem Boden der alten DDR stationiert bleiben. Nach der Paraffierung des Vertrages über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit letzte Woche in Moskau, einem der wichtigsten Verträge unserer ganzen Nachkriegsgeschichte, wird es gleich nach dem 3. Oktober darauf ankommen, die Beziehungen zwischen uniformierten Sowjetbürgern und Deutschen im Sinne der guten Traditionen in der jahrhundertelangen Geschichte beider Völker zu beeinflussen, die in der Präambel zum Vertrag beschworen werden. Man muss das offen aussprechen. In der DDR gibt es seit langem schon eine hässliche Arroganz gegenüber den rückständigen Russen. Es gab sie bei den Honecker-Funktionären in Armee und Wirtschaft. Es gab und gibt sie bis zum heutigen Tag auch unter DDR-Deutschen, die sich den Russen überlegen fühlen, ohne dafür den allergeringsten Grund zu haben. Unter diesen mehr oder minder verkappten Nationalisten hört man jetzt die Rede: Mit den vielen Milliarden, die Bonn der Sowjetunion in den Rachen stecke, seien wir nun aber endgültig quitt. Da täuschen sie sich. Der deutsch-sowjetische Vertrag ist nicht einfach als Schlussstrich unter eine leidvolle Vergangenheit zu begreifen. Der Vertrag ist, wie es im Text heißt, eine historische Herausforderung. Und zwar nicht bloß an die Regierungen in Bonn und in Moskau, sondern an die beiden Völker unmittelbar. Italien will der Europäischen Gemeinschaft beim morgigen Außenministertreffen gemeinsame Vergeltungsmaßnahmen gegen den Irak vorschlagen. Außenminister De Michelis denkt dabei an eine gemeinsame Kommission, die das Embargo gegen den Irak kontrollieren soll. Italien sieht diese Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vorgehen irakischer Soldaten gegen westliche Botschaften in Kuwait. EG-Präsident Delors denkt darüber hinaus an eine konzertierte Aktion gegen irakische Diplomaten in den Hauptstädten der Gemeinschaft. Frankreich als Hauptbetroffener habe ein Anrecht auf konkrete Solidarität. Italien hat sich bereits den französischen Sanktionen angeschlossen und die irakischen Militärattachés in Rom ausgewiesen. Washington. US-Präsident Bush hat den Irak vor einem Krieg gegen die Welt gewarnt. In einer Fernsehansprache an die irakische Bevölkerung sagte Bush, ihr Land stehe am Rande eines Krieges. Dafür sei Staatschef Saddam Hussein verantwortlich. Bush fügte hinzu, es sei immer noch möglich, die Golfkrise friedlich zu lösen. Die Botschaft des amerikanischen Präsidenten wurde in voller Länge mit arabischen Untertiteln vom irakischen Fernsehen ausgestrahlt. Unmittelbar nach der Bush-Rede wurde der US-Präsident von einem irakischen Regierungssprecher als Lügner bezeichnet. Bagdad werde ihn und seine Verbündeten immer bekämpfen. Kuwait. Irakische Soldaten haben in Kuwait unterdessen 12 weitere Deutsche an einen unbekannten Ort verschleppt. Wie das Auswärtige Amt in Bonn mitteilte, hält der Irak jetzt 43 Bundesbürger fest. Teheran. Der Iran rückt offenbar immer näher an den Irak. In Teheran erklärte das Parlament die USA zum Feind Nummer 1 des Islam. Der Kampf gegen die Stationierung von US-Truppen am Golf sei ein heiliger Krieg. Moskau. Einen Tag vor den entscheidenden Beratungen des Obersten Sowjet über die künftige Wirtschaftspolitik der UdSSR haben mehr als 100.000 Menschen in der sowjetischen Hauptstadt gegen die aktuelle Wirtschaftsmisere demonstriert. Sie forderten rasche Wirtschaftsreformen und den Rücktritt von Ministerpräsident Ryschkow. Erstmals wurde auch der Rücktritt von Präsident Gorbatschow verlangt. Moskaus Bürgermeister Popow, der zu der Demonstration aufgerufen hatte, plädierte für die Bildung einer Koalitionsregierung, die von allen gesellschaftlichen Kräften und von allen Republiken akzeptiert werde. Ost-Berlin. Der DDR-Minister für Abrüstung und Verteidigung Eppelmann war kein Mitarbeiter des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes. Gegenüber der Bonner Tageszeitung Die Welt schloss der Vorsitzende des Stasi-Sonderausschusses der Volkskammer Gauck jeden Verdacht gegen Eppelmann aus. Das Gegenteil sei der Fall, sagte Gauck. Eppelmann sei ein Stasi-Opfer gewesen und auf perfide Art überwacht worden. Der Minister selbst hatte die Anschuldigungen, er sei ein Zuträger des Stasi gewesen, entschieden zurückgewiesen. Aus Berlin. Die SED-Nachfolgepartei PDS hat in ihrem Statut alle Bezüge zur DDR getilgt und die Selbstdefinition als sozialistische Partei auf deutschem Boden ersatzlos gestrichen. Der Parteitag beschloss zugleich das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik. Die PDS wird künftig Mitglieder aus ganz Deutschland und auch Ausländer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik aufnehmen. Die Satzungsänderung tritt nach der Vereinigung am 3. Oktober in Kraft. Der Kobo gesagt hat, die Leute werden interniert, sie werden nach Bagdad gebracht und dann verschwinden sie. Es sind ja einige Franzosen wieder aufgetaucht. Der irakische Präsident Saddam Hussein hat Franzosen als Zeichen des guten Willens freigelassen. Sie sind auch bereits in Amman eingetroffen, aber über das konkrete Schicksal der verschleppten Bundesbürger weiß man nicht. Hier wird nach wie vor über die Öffnung der Grenze zwischen Kuwait und Saudi-Arabien spekuliert. Von möglicher Infiltration ist die Rede, aber auch von bewusster Vertreibung der einheimischen Bevölkerung. Nun kommt... Was wissen Sie darüber? Ja, es ist so, dass die Ausreisegenehmigung beschränkt wurde. Das heißt, Männer im Alter zwischen 17 und 45 dürfen seit heute Morgen nur noch in Ausnahmefällen das Scheichtum verlassen. In Khafji, also die saudi-arabische Seite der Grenze mit Kuwait, treffen immer weniger Fahrzeuge ein. Heute dürften es vielleicht nur 200 oder 300 sein. In den vergangenen beiden Tagen sind ja insgesamt mindestens 6.000 Kuwaitis nach Saudi-Arabien ausgereist. Der Irak hat diese Ausreisegenehmigung und die neue Beschränkung überhaupt noch gar nicht begründet, aber die Altersklassifizierung sagt eben und deutet eindeutig darauf hin, dass diese Männer zum Militärdienst eingezogen werden sollen. Von da aus ist es durchaus vorstellbar, dass die anderen Kuwaitis weiter ausreisen dürfen. Das Ziel des Iraks ist ja sehr durchsichtig. Man möchte, dass möglichst viele Kuwaitis das Land verlassen. An ihre Stelle werden dann Irakis angesiedelt und so wird auf kurze Zeit eine Veränderung des Mehrheitsverhältnisses der kuwaitischen Bevölkerung erreicht werden können. Irak kann dann irgendwann mal sagen, wir lassen freie Wahlen zu und siehe da, das Ergebnis wird für den Anschluss mit Irak sein. Gestern, Herr Tilgner, wurde im irakischen Fernsehen eine Rede des amerikanischen Präsidenten übertragen. Eine Rede, in der Bush bei seiner harten Haltung blieb und weiter mit einer militärischen Antwort auf die Aggression Husseins drohte. Wenn Sie die arabischen Reaktionen überschauen, gibt es eigentlich noch eine politische Option für eine Lösung der Krise? Denn es gibt ja im Grunde eine Pattsituation. Die Abberufung von Botschaftspersonal aus Kuwait, die Ausweisung von irakischen Diplomaten in Europa können ja überhaupt nichts daran ändern, dass die Situation politisch sehr festgefahren ist. Es gibt überhaupt gar kein Zeichen dafür, dass ein Kompromiss in absehbarer Zeit gefunden werden kann. Und auch der militärische Druck bringt ja letztlich nichts. Irak hat Frieden mit Iran geschlossen. Von da aus sind die irakischen Truppen an der Grenze mit Saudi-Arabien verstärkt worden. Sollte es zum Krieg kommen, wird es ein sehr langer, ein sehr erbitterter und vor allen Dingen auch ein sehr verlustreicher Krieg sein. Von da aus kann ich mir kaum vorstellen, dass die USA bereit sind, dieses politische Risiko einzugehen, das es mit sich bringen würde, wenn Hunderte, Tausende oder vielleicht sogar Zehntausende von Soldaten getötet würden und dann in die USA in Särgen zurückgebracht werden müssen, wie Saddam Hussein es ja gesagt hat. Und der irakische Präsident nutzt diese Zeit sehr geschickt, denn er verändert ja die Verhältnisse in Kuwait. Er ist überhaupt nicht bereit, aus Kuwait abzuziehen. Und ich glaube, das macht diese gefährliche Situation aus, dass man nicht ernsthaft an einer politischen Lösung oder zumindest an einem politischen Lösungsversuch arbeitet. Soweit Ulrich Tilgner in Amman. Vielen Dank. Wir gehen nach New York zu den Vereinten Nationen. Deren Sicherheitsrat erwägt, die Sanktionen gegen den Irak zu verschärfen. Einzelheiten dazu von Martin Ebbing. Bei den Mitgliedstaaten im UN-Sicherheitsrat wächst die Ungeduld mit dem Irak. Die gestrige Resolution, mit der die Übergriffe auf ausländische Botschaften in Kuwait verurteilt wurden, war bereits die 7. Resolution seit der Invasion, mit der Saddam Hussein zum Rückzug seiner Truppen aufgefordert wurde, ohne dass eine Bewegung zu erkennen wäre. Im Gegenteil, die jüngsten Übergriffe auf die Botschaften müssen als eine zusätzliche Provokation aufgefasst werden, auf die gerade Diplomaten besonders empfindlich reagieren. Zudem scheinen die von den Vereinten Nationen verhängten Handelssanktionen langsamer zu greifen, als man gehofft hat, und die UN drohen wieder einmal in den Ruf zu geraten, nicht mehr als ein zahnloser, bürokratischer Wasserkopf zu sein, der, wenn es darauf ankommt, nicht in der Lage ist, sich durchzusetzen. Der Irak-Konflikt ist aber für viele Mitgliedstaaten der Testfall, dass die Weltorganisation mit ihrem neuen Geist der Zusammenarbeit der Supermächte durchaus ein eigenständiges Gewicht besitzt. Und schließlich sieht man in New York, dass mit dem Fehlschlagen diplomatischer Initiativen und nicht militärischer Aktionen der Konflikt immer mehr an den Rande eines heißen Krieges rückt. Auf der gestrigen Sitzung wurde deshalb eine Verschärfung der bereits beschlossenen Sanktionen angekündigt und am Rande bereits diskutiert, wie eine solche Verschärfung aussehen könnte. Drei Vorschläge sind bislang bekannt geworden. So ist ein Luftembargo im Gespräch, das jeden zivilen Flugverkehr nach und aus dem Irak und Kuwait unterbinden würde. Von Frankreich stammt der Vorschlag, alle Staaten, die trotz Sanktionen weiter mit dem Irak Handel betreiben, ihrerseits mit Sanktionen zu belegen. Diese Drohung richtet sich unter anderem gegen Jordanien und gegen den Irak.